heute Nacht über Hans-Georg, muss ich ja ein bisschen nachdenken gleich. In der Technik war Tobias Fritz und morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Freue mich auf euch, Freitemen Nacht ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Schöne Nacht, bis morgen, tschüss.